Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In der Stille des tiefen gallischen Waldes scheint alles darauf hinzudeuten, dass es stark aufs Essen zugeht. Doch einige Alteingesessene haben die Schnauze voll. Zum besseren Verständnis der saumäßigen Ausdrucksweise gallischer Wildschweine bringen wir hier eine synchronisierte Fassung in Menschensprache. Bist du sicher, dass wir nicht wieder auf einen von den Spinnern aus dem Dorf da drüben stoßen? Wenn ich dabei bin, passiert dir nichts. Warum hast du solche Angst? Weil sie jeden Einzelnen aus meiner Rotte gefangen, gebraten, verschlungen und bis auf die Knochen abgenagt haben und ich der einzige Überlebende einer vierköpfigen Familie bin, darum. Du musst einfach deinen inneren Menschenhund bezwingen. Du benimmst dich ja wie ein Frischling. Mein System ist todsicher. Ich gehe mit dir jede Wette ein, dass die Gallier bei der nächsten Schnitzeljagd leer ausgehen. Und wenn du deine Wette verlierst, wer gewinnt dann? Nun, das wird sich in Kürze zeigen. Denn zwei uns wohlbekannte Gallier durchstreifen den Wald bereits in eindeutiger Absicht. Die Vorspeise! Die Spinner! Hinterher! Schnell, mir nach. Die kriegen uns nicht. Ich hab's dir versprochen. Wenn ihr nochmal davonkommt, tue ich auch nie mehr rülpsen und mich beim Essen wie ein Mensch aufführen. Verschwöre ich dir. Die sind uns auf den Haxen. Halt durch. Wir schaffen's. Mit seiner feinen Nase erschnüffelt das Wildschwein die Fährte zu einer anderen Attraktion des Waldes. Die Römer! Die Spinner! Von der neuesten Verrücktheit der Gallier berichten die verprügelten Legionäre ihrem Centurio. Dass sich die Dorfbewohner jetzt sogar schon von Wildschweinen auf die Fährte der Patrouille führen lassen. Julius Caesar ist empört, als ihn die Nachricht im fernen Rom erreicht. Nein, so kann das nicht weitergehen. Dieses aremorikanische Dorf gibt die römische Staatsgewalt fortwährend der Lächerlichkeit preis. Jetzt haben meine Legionen sogar schon gegen Horden von wilden Tieren anzutreten. Die Moral meiner Truppen ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Ich werde ja zum Gespött meiner Feinde im Senat. Ja, zugegeben. Weder Waffengewalt noch Bestechung noch Geiselnahmen haben bisher gefruchtet. Mit nichts waren diese unbeugsamen Gallier klein zu kriegen. Aber... Caius Musenkus, du bist der Chef meiner Geheimpolizei. Wenn du eine Idee hast, so spuck sie aus beim Jupiter. Nun... Die Geheimnisse der Druiden wandern nur vom Mund des einen Druiden zum Ohr des anderen Druiden. Das ist eine bekannte Tatsache, Cäsar. Na und? Na ganz einfach. Nur ein Druide, der nicht nur Druide, sondern gleichzeitig Spion ist, kommt an das Rezept von diesem sagenhaften Zaubertrank, der unbesiegbar macht, und kann es an uns weitergeben. Und unter meinen Geheimagenten habe ich einen solchen Druidenspion, o Cäsar. Worauf wartest du noch? Bring ihn her. Er ist hier. Dicht neben dir, Cäsar. Jetzt kannst du von deinem Sockel runtersteigen, 006. Der große Julius Cäsar staunt nicht schlecht, als die Statue, an deren Sockel er lehnt, auf einmal lebendig wird. Ave, Cäsar. Was? Jetzt spioniert man mich schon in meinen Gemächern aus. Aber. Das war nur eine kleine Probe, um dir den Einfallsreichtum meines besten Geheimagenten vorzuführen, O Cäsar. 006 ist 6-mal durch das Druidenexamen gefallen, daher der Name. Bei seinem 7. Versuch hatten es die Prüfer satt und die Approbation als Druide wurde ihm erteilt. Seitdem ist er aus Rache und Gewinnsucht der beste Druidenspion geworden, den es überhaupt gibt. Sehr gut. Bringt mir das Geheimnis dieses wunderbaren Trankes. Und ich kündige das Triumvirat auf und werde Alleinherrscher im ganzen Römischen Reich. Und ihr habt ausgesorgt. Ave Cäsar! Die sich bereichern wollen, grüßen dich! Voll Tatendrang schreiten Musenkuss und Agent 006 aus Cäsars Palast. Der Druidenspion erhält letzte Anweisungen. Du wirst zur Stunde noch nach Gallien aufbrechen, 006. Ich möchte dir dies hier anvertrauen. Es handelt sich um eine dressierte Fliege. Eine dressierte Fliege? Genau. Du kannst dir jederzeit eine auf Mikropapyrus geschriebene Nachricht mitgeben, die sie mir in Rekordzeit überbringen wird. Außerdem übergebe ich dir eine Schriftrolle mit Instruktionen, die du aber erst liest, wenn du die Mauern von Rom hinter dir hast. Das ist bereits wenig später der Fall. So, jetzt wird es Zeit, die Instruktionen von Musenkuss durchzulesen. Warum Cäsar geben, was wir selbst behalten können? Der Zaubertrank macht uns unbesiegbar und wir beide werden der Doppeladler des ganzen Römischen Reiches sein. Musenkuss. PS. Wenn du diese Zeilen gelesen hast, wird sich der Papyrus von selbst zerstören. Cäsar und Musenkuss sind doch die reinsten Gimpel. Der einzige Geier des ganzen galloromanischen Reiches werde allein ich sein. Wirst du mich wohl in Ruhe lassen, du elende Schmeißfliege? Hey, hey, hey! In dem kleinen gallischen Dorf an der aremorikanischen Küste nimmt das Leben währenddessen seinen normalen, friedlichen Verlauf. Komisch. Seit einiger Zeit stoßen wir bei der Wildschweinjagd öfter auf römische Patrouillen. Sie sollten doch eigentlich wissen, dass die Wildschweine unsere heiligen Kühe sind. Und du hast schon eine saumäßig heilige Art, sie zu verehren. Einen schönen guten Morgen, Miraculix. Wie geht's? Ja, geht so. Ich finde, unser Druide benimmt sich heute Morgen ganz schön merkwürdig. Ja, er hat nicht mal von meinem Wildschwein probiert. Nicht nur Asterix und Obelix fällt das merkwürdige Verhalten von Miraculix auf. Grüß dich, Druide. Ich habe eine kleine Zerwesia-Kühe gestellt. Komm, lass uns eine zusammenheben. Nein, kein Durst. Ja, was habe ich ihm denn getan? Miraculix, ich habe hier einen Fisch für dich, ganz frisch, direkt aus Massilia. Da bleibt dir die Spucke weg. Außer Fressen und Saufen habt ihr wohl gar nichts mehr im Kopf, wie? Das höchst ungewöhnliche Verhalten von Miraculix beunruhigt die Dorfbewohner. Mit Miraculix stimmt was nicht. Über irgendwas zermartert er sich das Hirn. Sogar einen Fisch von mir hat er ausgeschlagen. Das sagt alles. Wenn Miraculix Schwierigkeiten hat, müssen wir ihm helfen, Asterix. Geh ihm doch mal heimlich nach. Vielleicht entdeckst du den Grund für sein seltsames Verhalten. Und so folgt Asterix dem Druiden auf Schritt und Tritt. Miraculix kennt nur ein Ziel. Immer wieder wandert er von seiner Hütte zum Strand und blickt hinaus aufs Meer. Bis zum Sonnenuntergang. Ja, sogar bis tief in die Nacht. Wenn er nicht kommt, wird er schlimm, fürchterlich, schauderhaft, katastrophal. Sofort berichtet Asterix Häuptling Majestix, was er gesehen und gehört hat. Und dann hat er noch gesagt, fürchterlich, schauderhaft, katastrophal. Wenn Miraculix so etwas Schlimmes befürchtet, ist es nahe dran, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Nach einer Nacht, in der die Bewohner des Dorfes nicht besonders gut träumen, birgt der Morgen eine Überraschung. Alles herkommen! Epidemais, der Phönizier hat am Ufer angelegt! Er ist da, na endlich! Schlagartig hat sich die Laune von Miraculix verbessert. Während er zum Strand eilt, hat er für jeden ein freundliches Wort auf den Lippen. Einen schönen guten Morgen, Asterix. Herrlicher Tag heute, nicht wahr? Majestix, du musst mich noch von deinem Fass Servisia kosten lassen. Nicht vergessen! Verleih nix. Deine Fische duften ungemein appetitanregend heute. Wie es scheint, war die schlechte Laune von Miraculix nur der verspäteten Ankunft des phönizischen Händlers geschuldet. Hallo, Epidemais, alter Gauner. Bist du endlich da? Hallo, Kuli. Seid gegrüßt alle miteinander. Die Sehnsucht nach euch hat mich seit der letzten Reise nicht mehr losgelassen. Schau, was ich speziell für euch aus Tyros mitgebracht habe. Oh, und natürlich hast du mir auch das mitgebracht, was ich das letzte Mal bei dir bestellt habe. Könntest du mir einen Tipp geben, was das war? Steinöl, natürlich. Was denn sonst? Beim großen Baal Melkart. Ich wusste doch, dass ich was vergessen hatte. Wie bitte? Nur keine Aufregung. Dafür biete ich dir Purpur, Weihrauch, Gewürze, kostbare Steine. Nein! Steinöl brauche ich! Stein... Das ist ein Herzanfall. Ich kenn das. Mein Schwager bekam genau dasselbe, als der römische Quästor bei ihm die Steuern eintreiben wollte. Schnell, Obelix! Wir müssen ihn in seine Hütte bringen! Unsere gallischen Freunde tragen Miraculix nach Hause. Besorgt halten sie an seinem Bett Wache. Ich bin ganz verzweifelt. Wie kann man sich nur wegen dieses ordinären Steinöls in einen solchen Zustand reinsteigern? Was ist denn das eigentlich, Steinöl? Es ist ein Öl, das aus felsigem Boden hervorquillt. Daher der Name. Und das man vor allem in Mesopotamien findet. Man nennt es auch Naphtha. Und was ist das Besondere an dem Öl? Nichts. Man verwendet es in Öllampen als Beleuchtung, aber nicht oft, weil es so stinkt. Ich mache mir echt Sorgen. Sein Gesundheitszustand will sich nicht bessern. Und es ist kein Zaubertrank mehr zur Heilung da. Eile und hole einen Druiden, Asterix. Sofort machen sich Asterix und Obelix auf den Weg, um jemanden zu finden, der Miraculix helfen kann. Da haben wir den Salat, Asterix. Und das alles wegen dem bisschen Öl. Genau. Jetzt aber Beeilung. Wir müssen einen Heilpraktiker finden, sonst ist alles Essig. Idefix, bei Fuß, dalli. Durch den Wald nähert sich ein Pferdewagen. Gelenkt wird er von einem uns nicht unbekannten römischen Agenten in Druidenkleidung. Idefix! Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du hier? Ich heiße 006 und bin fahrender Druide. Ich komme von nirgendwo und biete mein Wissen und Können jedem an, der es braucht. Kriegst du auch einen Druiden wieder hin, der auf einem Ölstein ausgerutscht ist? Nun, das ist zwar ein etwas seltener Unfall, aber ich glaube, da kann ich helfen. Ein Glück, dass wir dich getroffen haben. Unserem Druiden Miraculix geht's nämlich nicht gut. Er braucht deine Hilfe. Steigt auf! Asterix und Obelix nehmen das freundliche Angebot des Druiden an. Dass er Böses im Schilde führt, ahnen sie nicht. Ein Glück, dass ich die getroffen habe. Umso mehr, als ihr Druide meine Hilfe braucht. Halt! Kontrolle! Klasse! Ein Römerkerl! Oh je. Jetzt versauen die mir alles, die Deppen. Wir können uns ein anderes Mal amüsieren, Obelix. Wir müssen heim. Keine Angst, lasst mich nur machen. Angst? Oh, der spinnt, der Druide. Hey, hey, hey, hey! Hinterher! Aufgepasst! Aus einem Rohr am hinteren Teil des Agentenpferdewagens strömt eine dunkle Abgaswolke, die die römische Patrouille lahmlegt. Die hätten wir erst mal abgesägt. Die Klippen! Pass auf! Zu spät. 006 war so beschäftigt damit, die Römer hinter sich abzuhängen, dass er die Klippen vor sich nicht bemerkt hat. Sein Wagen schießt mitsamt Pferden und unseren gallischen Freunden die Steilküste hinunter. Keine Angst! Angst? Vor wem und vor was denn wohl? In diesem Wagen ist alles eingebaut! Aufgepasst! Eigentlich hätte was passieren müssen, als ich auf den Knopf drückte. Ja! Ja! Nach einer etwas unsanften Landung im Meer erreichen unsere Freunde schließlich das gallische Dorf. Miraculix geht es unverändert schlecht. Er ist immer noch nicht bei Besinnung. Ich bin echt beunruhigt. Ich habe ein Mittel, das ihn wieder auf die Beine bringt. Trinkt! Oh, das ist gut. Was ist das? Das ist ein alter Schnaps aus Kaledonien. Oh, Servisia, wie ist das Leben doch so schön? Operation gelungen, Patient singt. Das war wohl etwas zu stark. Ich glaube, es ist besser, den kaledonischen Schnaps mit Wasser und Eiswürfeln zu verdünnen. Bald darauf ist Miraculix wieder nüchtern und von Sorgen geplagt. Ihr fragt euch, warum ich diesem Steineöl so viel Bedeutung beimesse? Nun ja, ohne dieses Steinöl, ohne das Petra Oleum, gibt es keinen Zaubertrank mehr. Was aber? Aber was gibt es da für eine Verbindung zwischen dem Öl und unserem Trank? Er ist einer der vielen, vielen Rohstoffe, aus denen der Trank besteht. Und ich habe keinen einzigen Tropfen mehr davon. Auch wenn ich nur einen einzigen Tropfen Steinöl für die Zubereitung des Trankes brauche. Ohne ihn geht es einfach nicht. Das ist ja schrecklich. Was soll nur aus uns werden? Dann kann ja nur noch Obelix für die Sicherheit des Dorfes garantieren. Ja, ja, weil jeder weiß, dass ich als kleines Kind in den Kessel mit Zaubertrank gefallen bin und die Wirkung angehalten hat, bla bla bla bla. Ha, wir haben schon ganz andere Sachen durchgestanden. Und wenn unser Chef einverstanden ist, werde ich nach Mesopotamien gehen und das Steinöl herbeischaffen. Ja, und ich? Du musst hierbleiben. Falls die Römer angreifen, musst du das Dorf verteidigen. Oh nein, ich will auch noch nie Mimipo, jedenfalls auch dahin gehen, wo die Steine aus dem Öl kommen. Obelix hat recht. Zwei sind beileibe nicht zu viel, um die Fairness einer so langen Reise zu überwinden. Und in der Zwischenzeit können wir nur hoffen, dass keiner von Cäsars Spionen unsere entsetzliche Schwäche entdeckt. Doch das ist natürlich schon längst geschehen, denn Cäsars Top-Agent 006 steht direkt neben Majestix. Cäsar würde für die Information, dass das Dorf ungeschützt ist, zwar eine Menge zahlen, aber ich glaube, ich gehe anders vor. Miraculix, würdest du mir, der ich auch Druide bin, das Rezept des Zaubertranks geben? Was würdest du damit tun? Es würde mir ermöglichen, den Schwachen und Unterdrückten etwas mehr Gerechtigkeit zu verschaffen. Wenn ich nicht mehr alle Ingredienzien zusammenbringe, aus denen das Rezept besteht, vielleicht... Doch ich bin überzeugt, dass Asterix mir das Steinöl wird beschaffen können. Also muss ich verhindern, dass Asterix und Obelix ihr Ziel erreichen. Recht hast du, Miraculix. Übrigens würde auch ich gerne zu dem Gelingen beitragen. Wenn niemand was dagegen hat, gehe ich mit nach Mesopotamien. Erfreulicherweise erklärt sich der Händler Epidemais bereit, unsere Gallier mit seinem Schiff dorthin zu bringen, wo man Steinöl findet. Allerdings erst, als Asterix ihm garantiert, dass er unterwegs seine ganze bisher noch nicht verkaufte Ware losschlagen wird. Und so machen sich Asterix, Obelix und 006 kurz darauf auf den Weg. Vergesst nicht, dass das Schicksal des Dorfes in euren Händen liegt. Denn ohne Zaubertrank sind wir weg vom Fenster. Hier, Asterix. Ich habe glücklicherweise doch noch ein Fläschchen Zaubertrank gefunden. Und hüte dich vor 006. Eine innere Stimme sagt mir, dass wir ihm nicht trauen dürfen. Keine Angst, ich halte die Augen offen. Das Misstrauen von Miraculix ist mehr als berechtigt. Kaum ist 006 an Bord, schreibt er eine Botschaft auf Mikropapyrus und schickt seine dressierte Fliege damit auf Reisen. Los jetzt, bring meine Nachricht zu Musenkuss und bitte im Direktflug, es eilt sehr. Es beginnt der schwierige und gefahrvolle Flug der Überlandfliege. Trotz schwerster Unwetter und mannigfaltiger Gefahren erreicht schließlich der kleinste Kurier in Caesars Geheimdiensten am Boden zerstört sein Ziel. Igitt! Eine Fliege in der Suppe! Ach so, der Kurier! Her mit dem Papyrus! Mal sehen, was 006 mir schreibt. Bin mit phönizischem Schiff zusammen mit unbeugsamen Galliern auf Fahrt nach Mesopotamien. Verhindert mit allen Mitteln, das Schiff Bestimmungshafen erreicht. Aha. Ja, 006 wird seine Gründe dafür haben, dass diese Fahrt scheitern soll. Ich werde alles Notwendige veranlassen. Und du wirst Stantepede zu 006 zurückkehren. Na los, schwirr ab! Währenddessen sind unsere Freunde auf den Wogen des Ozeans unterwegs. So komisch, Asterix. Seit einiger Zeit zieht 006 gar keine Fliegen mehr an. Wir wollen nur hoffen, dass er keine Schwierigkeiten anzieht. Asterix und Obelix genießen die Fahrt. Was man nicht von allen auf diesem Schiff sagen kann. Die Mannschaft an den Rudern sieht jedenfalls nicht besonders glücklich aus. Sind das immer noch die Gesellschafter, die das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen haben? Wie das letzte Mal, als wir mit dir gefahren sind? Nein, ich habe einen Club für Urlaubsfahrten gegründet. Das sind die GM, die großzügigen Meerschweinchen. Sie zahlen den erhöhten Satz. Ich bin ihr GO, ihr großer Organisator. Segel in Sicht, GO! Ah, Kundschaft! Schnell! Hisst die Sommerschlussverkaufsflagge! Die Kunden setzen zur Begrüßung eine schwarze Flagge, GO! Piraten? Sie werden mir alle meine Waren abnehmen. Tja, warum denn nicht? Es wird Zeit für eine kurze Ansprache des großen Organisators an seine großzügigen Meerschweinchen. Meine lieben GM, kennt ihr dieses neue Spiel? Man nennt es Schiffe versenken. Oh, nicht doch, lieber GO. Bloß keine von euren Spielchen mehr. Wir möchten so schnell wie möglich nach Hause, damit wir uns im Büro wieder erholen können. Obelix, ich glaube, mit den großzügigen Meerschweinchen können wir nicht rechnen. Umso besser. Als die Piraten versuchen, das Schiff der Phönizier zu entern, kommt es zu einem Wiedersehen, das nicht für alle Beteiligten erfreulich ist. Koko! Die Spinner! Ich finde, die sind so schwer, Asterix. Dabei sind sie doch dauernd an der frischen Seeluft. Ich glaube, denen ist die Luft dick geblieben, als sie uns sahen. Na also, liebe GM, habe ich euch zu viel versprochen? Ein Vergnügen jagt das andere auf dieser Fahrt. Gute Idee, auf offenem Meer Schiffe versenken zu spielen. Natürlich sehen das nicht alle Augenzeugen dieses Kampfes so. Beispielsweise der Piratenkapitän. Ich flehe euch an, verschont mein Schiff! Ich hab noch 3 Wechsel laufen! Was nun, Asterix? Absaufen lassen? Nein, abkaufen lassen. Ich bin sicher, dass unser Freund unbedingt unser Warenlager kaufen will. Wer? Ich? Das Geschäft ist schnell abgewickelt. Die Piraten verlieren bei der Transaktion zwar ihr gesamtes Geld, behalten jedoch ihr Schiff. Und Epidemais setzt seine Fahrt höchst zufrieden fort. Gratuliere, Freunde! Das ist das erste Mal, dass ich einen so knallharten Vertragsabschluss miterlebt habe. Man sollte sie zur Ehren-GM ernennen. Doch schon bald kommt es zur nächsten unverhofften Begegnung auf hoher See. Segel in Sicht, G.O.! Eine römische Galeere! Klasse! Römer! Jetzt können wir endlich mal einen drauf machen! Die Fliege hat sich bewährt. So ein Geheimdienst ist schon eine tolle Sache. Ich kann nur hoffen, dass es die Römer besser machen als diese Deppen von Piraten. Wir werden Zeugen des fantastischen Entermanövers, das bei der römischen Marine praktiziert wird. Zuerst schleudern Wurfmaschinen die Enterhaken an Bord des phönizischen Schiffes. Dann wird das Schiff an die römische Galeere herangezogen und schließlich erfolgt das Entern. Allerdings etwas anders, als der römische Kapitän und seine Mannschaft dies erwartet hatten. Auf geht's, Obelix! Auf geht's, Asterix! Entern! Ja! Aber nicht doch, so geht das doch nicht! Wir wollen doch euch entern! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Doch, es ist wahr. Und es ist nicht das einzige gallisch-römische Entermanöver, das auf der Fahrt von Asterix und Obelix nach Mesopotamien stattfindet. Sehr zum Missfallen des großen Julius Caesar in Rom. Beim Jupiter! Die sollen spüren, was Caesars Zorn bedeutet! Ihr werdet meine Flotte zusammentrommeln und alle Häfen des Mittelmeeres blockieren! Ich habe vor, ein Netz aufzubauen, durch dessen Maschen nicht einmal eine Fliege schlüpfen kann. Apropos Fliege. Musenkus! Ja, O Caesar? Hast du was von diesem Agenten 006 gehört? Tja, Caesar, wir haben einige Probleme mit unserem Kommunikationssystem. Probleme? Was für Probleme? Die Fliege, die unsere Nachrichten transportiert, ist in Bummelstreik getreten. Und da ich nicht genau weiß... Willst du wissen, ob die Löwen im Zirkus im Hungerstreik sind? Willst du es ausprobieren? Nach einigen stürmischen Seeschlachten verfolgt das phönizische Schiff friedlich seinen Weg durchs Mittelmeer. Asterix, ich langweile mich. Und wenn ich mich langweile, kriege ich Hunger. Geduld, Obelix. Bald müssten wir Tyros anlaufen. Doch Tyros, einer der schönsten Handelshäfen Phöniziens, kann nicht angelaufen werden, weil 2 Ruderer, 3 Ruderer, 4 Ruderer und etc. Ruderer den Hafeneingang blockieren. Ich habe noch nie so viele Kriegsschiffe auf einen Haufen gesehen. Was das wohl zu bedeuten hat? Das werden wir gleich sehen. Volle Kraft zurück! Das Schiff unserer Freunde wird mit Feuerpfeilen und Steinbrocken aus Katapulten beschossen. Und das nicht nur vor dem Hafen von Tyros. Auch als sie versuchen, die Hafenstädte Sidon, Byblos und Arad anzulaufen, erwartet sie der gleiche Empfang. So bleibt ihnen nichts übrig, als während der Nacht auf See zu ankern. Asterix, ich hab Hunger. Bis Tyros hätten die Vorräte gereicht. Inzwischen sind uns die Lebensmittel ausgegangen. Ein Topf. Das war das Einzige, was der Koch noch zustande gebracht hat. Dieser Blockadeverdruss hängt mir langsam zum Hals raus. Blockadeverdruss? Ist das dein Koch? Über eins bin ich mir im Klaren. Die Römer sind gewarnt worden und kennen das Ziel unserer Reise. Aber wie ist das möglich? Wir sind doch die Einzigen, die... Igitt, Wenn ich eins hasse, dann ist es eine Fliege in der Suppe. Aber Moment, das ist ja die Fliege. Man merkt, dass wir uns der Küste nähern. Er zieht wieder Fliegen an. Ich könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und die hier braucht sogar Pflege. Ihr entschuldigt mich? Der spinnt, der Druide. Es tut uns schrecklich leid, dass wir dir so viel Ärger machen, Epidemais. Ach, es freut mich doch, den Römern ein Schnippchen schlagen zu können. Außerdem fahren wir morgen längs der Küste des Königreichs Judäa. Ich verspreche euch ein sehr gastfreundliches Stückchen Erde für eure Landung. Was unsere Freunde nicht ahnen, ist, dass 006 seine Kurierfliege noch in derselben Nacht mit einer Botschaft zurück nach Rom schickt. Sämtliche Vorräte an Steinöl in Palästina müssen vernichtet werden. Als sie am nächsten Morgen an der Küste von Judäa anlegen, finden sie ein paradiesisches Fleckchen Erde vor. Hier ist das gelobte Land, Asterix. Geh nach Jerusalem und besuche Samson Himmelschorus. Der ist mein Lieferant. Bei dem wirst du Steinöl bekommen. Und so machen sich Asterix, Obelix und 006 auf und suchen den Weg nach Jerusalem. Da kommt jemand, der uns vielleicht helfen kann. Hallo, mein Freund. Kannst du uns den Weg nach Jerusalem weisen? Mein Esel und ich sind auf dem rechten Weg dorthin. Schließt euch mir an. Ich heiße Josua. Josua Steinmarzel. Ich bin Asterix und das sind Obelix, Idefix und der Druide 006. Wir kommen aus Gallien und wollen bei dem Kaufmann Samson Himmelschorus Steinöl kaufen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wegen einer solchen Kleinigkeit so weit reist. Sag, gibt es hier viele Römer? Weniger als in Phönizien, das ja römische Provinz ist. Wir sind nur ein Protektorat. In Jerusalem sind nur wenige Römer stationiert. Ein paar Tagesmärsche später erreichen unsere Freunde Jerusalem, die hochgebaute Stadt, die zum Ziel von Reisenden aus aller Herren Länder werden soll. Kurz vor dem Stadttor trifft Josua einen alten Bekannten. Shalom Jesajas! Alles beim Alten? Ja, außer dass die Römer die Besatzung verdoppelt haben und sämtliche Stadttore streng überwachen. Was suchen sie denn? 3 Gallier und einen Hund. Und ich anstelle deiner Freunde wäre sehr vorsichtig. Es läuft. Die Botschaft ist wiederum gut angekommen. Wir werden uns von dir trennen, Josua, sonst kriegst du Ärger. Warum werdet ihr von den Römern gesucht? Sie wollen verhindern, dass wir Steinöl kaufen und es nach Gallien bringen. Aber damit richten sie ja den Einzelhandel zugrunde. Ach, folgt mir. Ich führe euch zu einem Freund in einer Stadt nahe bei Jerusalem. Und heute Nacht werden wir schon einen Weg finden, euch in die Stadt zu schmuggeln. Warum nimmst du die Gefahr auf dich und hilfst uns, Josua? Ob wir nun Judäa, Samariter oder Galiläa sind, wir müssen vor den Römern auf der Hut sein und denen helfen, die gegen sie kämpfen. Josua führt unsere Freunde in ein Dorf namens Bethlehem. Dort finden sie einige Stunden Schlaf zwischen Ochs und Esel in einem kleinen Stall, bevor Josua sie mitten in der Nacht weckt und zur Stadtmauer von Jerusalem führt. Wenn ihr das Seil hochklettert, erwarten euch oben auf der Mauer meine Freunde. Aber seid leise. Ich habe Angst, dass uns die Römer entdecken. Da müssten eher die Römer Angst haben. Ich muss ein Mittel finden, um die Wachen zu alarmieren. 006 klettert am Seil die Stadtmauer hinauf. Doch auf halber Höhe lässt er sich fallen. Mein Fuß! Mein Fuß! Au. Obelix, versorge ihn! Er soll sich nicht beklagen! Das sind sie! Nehmt sie fest! Die wollen mich wohl an die Wand stellen. Die spinnen die Römer. Das nächtliche Intermezzo ist kurz, aber schmerzhaft und endet wie stets erfolgreich für unsere Freunde. Bei Jehova! Ihr und die Römer, das war wie David gegen Goliath. Oh, die haben vielleicht eine Tracht Prügel eingesteckt. Ja, und ich bin gar nicht böse darüber, dass wir dabei auch diesen Druidenspion losgeworden sind. Schnell, rauf auf die Mauer. Jetzt sind die Wachen alarmiert. Asterix, Obelix und Josua klettern über die Stadtmauer und machen sich auf den Weg zum Haus des Kaufmanns Samson Himmelschorus. Ich bringe dir Kunden, die von weit her kommen, Samson. Wir brauchen Steinöl und wir haben es sehr eilig. Tja, nun, die Römer haben gerade unsere gesamten Vorräte verbrannt. Und ich befürchte, ihr werdet im ganzen Land keinen einzigen Tropfen mehr finden. Aber das Steinöl ist für uns lebensnotwendig und wir müssen unbedingt was davon nach Gallien bringen. Nun, dann müsst ihr es da suchen, wo man es findet. In der Gegend von Babylon, in Mesopotamien. Ist das weit weg? Circa 30 Tagesmärsche. Außerdem müsst ihr durch die Wüste. In die Wüste hat mich bisher noch keiner geschickt. Aber beim Teutates. Ich bin sicher, dass ich das auf dem schnellsten Weg hinter mich bringe. Mit diesen judäischen Kleidern hier kommt ihr unerkannt durch. Das ist Saul Nizale, mein Gehilfe. Bei Sonnenaufgang wird er euch bis zum Rand der Wüste führen. Wie sollen wir euch nur danken? Wenn es euer Ziel ist, den Römern zu schaden, dann sind wir quitt. 006 ist inzwischen aus der durch Obelix verursachten Ohnmacht erwacht und hat sich an den römischen Prokurator von Judäa gewandt, Pontius Penatus. Seine Legionäre haben ganz Jerusalem nach den Galliern durchsucht, ohne Erfolg. Ave Pontius Penatus, die Gallier sind uns entkommen und es ist zu befürchten, dass sie schon gehörigen Vorsprung haben. Nun, mein lieber Druidenspion, für das, was Sie außerhalb des Gebietes tun, für das ich zuständig bin, zeichne ich nicht mehr verantwortlich. Gut, dann erwarten wir Asterix und Obelix da, wo sie sich zwangsläufig wieder einschiffen müssen. Und da sollen sie ein Empfangskomitee vorfinden, das ihren Verdiensten voll entspricht. Asterix und Obelix sind tatsächlich schon ein ganzes Stück außerhalb Jerusalems. Geführt von Saul Nizale reiten sie auf Kamelen durch die felsige Landschaft. Wir nähern uns dem Toten Meer. Yippie! Das Meer! Bei dieser Hitze ist ein kühles Bad das einzig senkrechte. Hey, warte! Doch Obelix ist nicht zu stoppen. Im Nu ist er vom Kamel herunter und läuft auf das kühle Nass zu. Hinein! Ich wollte es dir gerade erklären. Das Tote Meer enthält 6-mal so viel Salz wie andere Meere. Sein spezifisches Gewicht ist so hoch, dass der menschliche Körper nicht untergehen kann. Mit dem Toten Meer haben unsere Gallier den Rand der Wüste erreicht. Nun sind sie auf sich allein angewiesen. Ich muss euch jetzt verlassen. Der Weg nach Mesopotamien ist ganz einfach. Immer geradeaus der aufgehenden Sonne entgegen. Mit einem Kamel und bescheidenen Vorräten beschreiten Asterix und Obelix den Weg durch die Wüste. Wüste, das heißt, auf der einen Seite brütend heiße Sonne, auf der anderen Seite eiskalte Nächte. Und nichts als Sand und Felsen. Die spinnt die Wüste. 30 Tage so weiter. Das wird schön langweilig. Doch hier irrt Asterix. Schnell in Deckung! Gerade noch rechtzeitig können Asterix und Obelix hinter einem Felsen in Deckung gehen, vor den Pfeilen, mit denen sie aus heiterem Himmel beschossen werden. Wer seid ihr? Wir sind Gallier! Ah, ihr müsst schon entschuldigen. Aber wir haben euch für Arkadier gehalten. Wir Sumerer liegen nämlich mit denen im Krieg. Sehen wir vielleicht aus wie Arkadier? Das nächste Mal informiert euch gefälligst vorher. Nach diesem kurzen Zwischenfall setzen unsere Freunde den Weg durch die Wüste fort. Die Spinnen, die Sumerer. Ihre Reise bleibt alles andere als langweilig. Entdeckung! Wieder werden Asterix und Obelix mit Pfeilen beschossen. Wer seid ihr? Wir sind Gallier! Ach, würdet ihr bitte entschuldigen, aber wir haben euch für Hethiter gehalten. Wir Arkadier liegen nämlich mit denen im Krieg. Dann lasst uns gefälligst da raus! Sehen wir vielleicht aus wie Hethiter? Die spinnen, die Arkadier! Und ich hab gedacht, uns wird's langweilig. Ganz im Gegenteil. Die Ereignisse überschlagen sich regelrecht. Deckung! Wer seid ihr? Gallier! Entschuldigt bitte vielmals, aber wir haben euch für Assyrer gehalten. Wir Hethiter liegen nämlich mit denen im Krieg. Sehen wir vielleicht aus wie Assyrer? Wer seid ihr? Gallier! Ich weiß schon, ihr seid Assyrer und entschuldigt euch tausendmal. Und für wen habt ihr uns gehalten? Naja, für Meder? Sehen wir vielleicht aus wie Meder? Auf Schritt und Tritt bewahrheitet sich für unsere Freunde ein alter Satz: Die Wüste lebt. Pardon, meine Herren, wir sind medische Krieger und haben uns in der Wüste verirrt. Hättet ihr die Güte, uns zu sagen, wo hier der Ausgang ist? Ganz einfach. Immer nur dem Pfeil nach. Hm? Die spinnen die... Schluss jetzt! Ich kann den Spruch nicht mehr hören. Wie? Also der spinnt, der Asterix. So viel Trubel mitten in der Wüste kann selbst den sanftmütigsten Krieger zornig machen. Und durch die Hitze werden die Dinge nicht gerade erträglicher. Asterix, ich hab Durst. Trink Wasser. Geht nicht. Ist keins mehr da. Was? Ein Pfeil hat den Schlauch durchbohrt. Tatsächlich. Der Lederschlauch, in dem sie ihr Wasser transportiert haben, ist bis auf den letzten Tropfen ausgelaufen. Ohne Wasser werden wir Babylon nie erreichen. Das heißt, kein Steinöl und auch kein Zaubertrank. Jetzt ist alles aus. Es sei denn, es kommt noch jemand und rettet uns. Oh, vorhin hast du noch gejammert, dass dir hier zu viel los ist. Obelix, du tötest mir den Nerv. Schau mal, was der Idefix da macht. Sieht aus, als hätte er was gefunden. Vielleicht hat er eine Quelle entdeckt. Warum denn nicht? Idefix kann alles Mögliche finden. Man muss ihm nur den Auftrag geben. Tatsächlich. Idefix ist da auf etwas gestoßen. Er buddelt und buddelt und plötzlich schießt aus dem Boden eine Flüssigkeit mit hohem Druck in die Luft. Das Wasser kann man ja unmöglich trinken. Das stinkt und außerdem ist es ganz schwarz. Das ist kein Wasser, Obelix. Das ist Öl. Steinöl. Wunderbar. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr nach Babylon. Ich hab's ja gleich gesagt, dass Idefix einfach alles finden kann. Asterix flickt den kaputten Lederschlauch und füllt ihn mit Steinöl. Dann geht es so schnell wie möglich auf den Rückweg. Los, Beeilung! Wir müssen das Schiff von Epidimais in Tyros erreichen. Nichts wie zurück nach Gallien. Doch auch 006 war in der Zwischenzeit nicht untätig. Genau in diesem Moment spricht er beim Präfekten von Tyros vor. Wer bist du und was willst du, Fremder? Ich bin Abgesandter Cäsars und bringe dir folgende Botschaft. Du sollst Befehl geben, dass alle Handelsschiffe, die nach Gallien auslaufen wollen, zerstört und auf Grund gesetzt werden. Als Asterix und Obelix nach tagelangem Eilmarsch Tyros erreichen, ahnen sie nichts von 006 düsteren Plänen. In der Stadt wimmelt's nur so von Römern. Wir müssen aufpassen. Wie sollen wir denn in dem Gewimmel Epidimais wiederfinden? Warte, ich habe eine Idee. Entschuldigung, Soldat. Nach alter Sitte packt Obelix den römischen Legionär unsanft am Schlafittchen, bevor er seine Frage stellt. Wo bitte geht's zu Epidimais? Der phönizische Händler? Der hat sein Warenlager am anderen Ende vom Hafen. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Nur immer geradeaus. Könntet ihr mich jetzt bitte loslassen? Siehst du, Asterix? Es kommt immer darauf an, in welchem Ton man die Leute anspricht. Bravo! Mit deinen durchschlagenden Ideen haben wir jetzt sicher bald die ganze römische Garnison von Tyros auf dem Hals. Ja, natürlich. Wenn die Idee einmal nicht von Herrn Asterix stammt. Wache! Alarm! Asterix und Obelix folgen der Wegbeschreibung und eilen zum Warenlager von Epidemais. Doch der sieht nicht besonders glücklich aus. Billy Miles, schnell, Anker lichten. Wo ist dein Schiff? Es gibt kein Schiff mehr. Aus ist's mit dem Schiff. Wie, kein Schiff mehr? Die Römer haben es auf Befehl von Julius Caesar verbrannt. Ausgebotet haben sie mich. Und ich kann jetzt da sitzen und in Verzweiflung versinken. Ich hätte es mir denken können, dass 006 seine Hände im Spiel hat und die Römer verhindern wollen, dass wir nach Gallien zurückkehren. Hier müssen wir sein, ich such das Lager. Schnell, folgt mir. Epidemaris öffnet eine versteckte Luke im Boden. Zusammen mit Asterix und Obelix steigt er eine Treppe hinab, die in einen Tunnel führt. Zum Schutz vor den römischen Quästoren und ihren Steuern habe ich mir diesen Tunnel graben lassen, der in diesem unterirdischen Lager endet. Ich bin sozusagen in den Untergrund gegangen. Hier sind wir direkt unter dem Hauptkai des Hafens und, Ironie des Schicksals, direkt gegenüber der Admiralsgaläre von Julius Caesar. Caesar ist hier? Nein, aber er hat seine Galeere dem Chef des Geheimdienstes zur Verfügung gestellt. Der ist hergekommen, um eure Festnahme zu überwachen. Ich habe eine Idee. Alter Nachäffer. Sind deine Matrosen noch einsatzbereit, Epidemais? Ja. Aber es sind nicht mehr die Mitglieder eines Ferienclubs. Jetzt sind es die Gewinner eines Preisausschreibens. Und der Preis besteht jeweils aus einer Kreuzfahrt mit Unkostenbeteiligung. Also dann trommel sie zusammen. Ich sag dir, was wir machen. Als die Dunkelheit anbricht, schleicht sich Obelix an die Wache von Caesars Galeere heran. Nachdem die Formalitäten erledigt sind, tragen die Männer von Epidemais die Waren des Händlers an Bord. Unbemerkt von Caesars Geheimdienstchef Caius Musencus und 006, die in einer prachtvollen Kajüte gemeinsam Wein trinken. Caesar ist ungeduldig, 006. Wie weit bist du mit dem Geheimnis des Zaubertranks? Ich brauche nur noch Asterix und Obelix verschwinden zu lassen. Und das wird bald geschehen. Sie sind schon in der Stadt gesichtet worden. Wie nah ihm unsere Freunde tatsächlich sind, ist für 006 dann aber doch überraschend, als Asterix die Kajüte betritt. Na, da treffe ich ja einen alten Bekannten. Asterix! Die Gallier! Die weitere Fahrt nach Gallien verbringen Musencus und 006 als Gefangene. Doch ihr Kurier ist noch immer auf freiem Fuß oder besser auf freiem Flügel. Mit einer Botschaft für Caesar schickt 006 seine Fliege nach Rom. Eine Botschaft für dich, o Caesar. Leider ist sie nicht sehr appetitlich. Der Überbringer ist nämlich in meine Suppe gefallen. Her damit! Die unbeugsamen Gallier haben keinen Zaubertrank mehr und können auch keinen mehr herstellen. Jetzt kann deine Legionen nichts mehr daran hindern, ganz Gallien zu erobern. 006. Schnell, gib Befehl, das Dorf der unbeugsamen Gallier sofort anzugreifen und die Geschichte zu beenden. Die Heimreise unserer Freunde verläuft unterdessen recht angenehm und nach dem üblichen Muster. Piratenschiff Steuerbord voraus, Herr Organisator des Preisausschreibens! Schau an, unsere Kundschaft! Nach kurzen, aber eindringlichen Verhandlungen kann Epidemais erneut all seine Waren erfolgreich an die Piraten verkaufen. Aber das ist ja doppelt so teuer wie letztes Mal. Ja, ja. Diese ewige Inflation. Schon bald erreichen unsere Freunde die gallische Küste. Zur Freude von Asterix, der den Lederschlauch mit dem kostbaren Steinöl seit der Abreise nicht aus den Augen gelassen hat. Und zum Unmut von Musencus und seinem Druidenspion. Du kannst so verschlagen sein, wie du willst, 006. Aber das Steinöl bringen wir doch nach Gallien. Das werden wir ja sehen. 006 stürzt sich auf Asterix. Er versucht, an den Lederschlauch zu kommen, der prallvoll mit Steinöl gefüllt ist. Obelix eilt seinem Freund mit Schwung zu Hilfe. Allerdings mit etwas zu viel Schwung. Nein, Obelix! Nein! Obelix wirft sich auf 006. Und damit leider auch auf den Schlauch mit Steinöl. Diesem Druck ist der Schlauch nicht gewachsen. Er platzt. Und das kostbare Steinöl ergießt sich über die Reling ins Meer. Es ist futsch. Wir sind futsch. Alles ist futsch. Wenn ich an den Empfang im Dorf denke, ganz verzweifelt werden sie sein aus Furcht vor den Römern. Was soll ich ihnen denn jetzt sagen? Doch als die Galeere am Strand vor dem uns wohlbekannten gallischen Dorf anlegt, erlebt Asterix eine Überraschung. Aber die kämpfen ja gegen die Römer. Ohne Zaubertrank. Ja, und ohne uns. Das ist ungerecht. Miraculix, was ist denn los? Ist ein Wunder geschehen? Oh, Asterix. Wie war denn die Reise? Ja, ich bin verzweifelt. Es ist mir nicht gelungen, Steinöl mitzubringen. Was für ein Zeug? Naja, Steinöl. Das, was du unbedingt brauchst, um wieder Zaubertrank brauen zu können. Ach ja, das Petraoleum. So wichtig war das gar nicht. Nach ein paar Versuchen ist es mir glücklicherweise gelungen, das Steinöl durch rote Rübensaft zu ersetzen. Ist genauso wirksam und geschmacklich. Absolut eine Verbesserung. Asterix. Diese Neuigkeit wirft den sonst so standfesten Asterix schlicht und ergreifend um. Während sich die wie stets verheerend geschlagenen Römer langsam zurückziehen, bringt Miraculix seinen Freund mit einem Tropfen von dem neuen Zaubertrank wieder auf die Beine. Wirklich wahr? Dein neuer Zaubertrank schmeckt wesentlich besser. Aber das nächste Mal mach bitte deine Versuche, bevor du uns ans Ende der Welt schickst, Miraculix. Versprochen, Asterix. Doch nicht für alle Beteiligten hat die Geschichte ein Happy End. Für Musenkuss und seinen Spion 006 endet sie im Circus Maximus. Cäsar hat sich extra für sie ein neues Spiel einfallen lassen. Die Verurteilten werden von oben bis unten mit Honig eingepinselt und dann wird ein Schwarm wilder Fliegen auf sie losgelassen. Fernab von solch grausamen und barbarischen Spielen geben sich unter sternenklarem Himmel die unbeugsamen gallischen Gesellen gesünderen Vergnügungen hin. Sie haben zwar kein Petraoleum, aber dafür haben sie immer noch genug Einfälle, wie sie die Heimkehr ihrer Helden feiern können. Na los, Asterix! Erzähl uns ein wenig von deiner Odyssee. Na gut, angefangen hat's so. In der Stille des tiefen gallischen Waldes schien alles darauf hinzudeuten.